Transparenz für die Ohren. Wir zeichnen immer auf und ich habe die andere Aufzeichnung auch noch weiterlaufen. Also ich bin ja ausgestattet. Hervorragend, das freut uns alle. Ich sage trotz allem, wir nun in einem überschaubaren Rahmen hier sind. Guten Abend an alle. Begrüße euch heute Abend hier, 13. März, zum Dicken Engel mit dem Thema internationale Koordination. Als Gäste haben wir heute den Bastian und den Thomas. Und ich will gar nicht groß vorreden. Ich würde euch einfach mal bitten, Thomas, starten wir doch mit dir. Stell dich doch mal vor, beziehungsweise deine Funktion in der internationalen Koordination. Was kann ich mir denn darunter überhaupt vorstellen? Oh Gott, das waren gleich wieder viele Fragen auf einfach. Erstmal, ich bin mal erstmal spannend hier mit zugerutscht, weil eigentlich war ich ja mal bei Abbau und Verkehr unterwegs, bin dann irgendwie mal durch irgendeine dumme Geschichte reingerutscht in die Betreuung der Piraten Tunesien, als damals die Inhaftierungen stattgefunden hatten. Im Bereich des arabischen Frühlings habe das dann international koordinieren dürfen. Und im Nachgang, aufgrund dieser Arbeit, sag ich mal, und auch der Zusammenarbeit, hat mich dann der Bundesvorstand zum, internationalen Koordinator, eigentlich mehr Beauftragter ja für die internationale Zusammenarbeit ernannt. Seitdem bin ich also in dem Bereich unterwegs. Im Endeffekt geht es eigentlich darum, meinen Kontakt erstmal zu anderen Parteien zu halten und auch zu anderen Organisationen. Wir hatten damals schon zum Beispiel als erstes gegründet gehabt die Pirate Parties International. Da bin ich dabei gewesen. Im Nachgang ist ja noch dazu gekommen die Pirate Parties Europe, die dann im Nachgang noch gegründet wurde, was ja als politische Partei ja dann auch unterwegs ist. Den Prozess habe ich weniger begleitet, da waren dann andere eher aktiv, aber man teilte sich ja auf, weil zu dem Zeitpunkt Gregory auch viel Zeit hatte, sich drum zu kümmern. Ansonsten versucht man aber wirklich, sag ich mal, auch international, sag ich mal, gemeinsame Themenziele zu finden, auch einen Austausch miteinander zu haben, teilweise auch Synergieeffekte zu finden, was teilweise in der Vergangenheit auch gut funktioniert hat, wenn ich alleine die letzten Europawahlen angeguckt habe, dass man dann gemeinsam zum Beispiel es hingekriegt hat, auf so komischen Plattformen wie Pirate Bay Org auch Werbung unterzukriegen, auch für verschiedene Parteien, auch teilweise Parteien, die nicht zur Europawahl angetreten sind. Das fand ich schon sehr spannend und finde ich auch gut und das sollte man, glaube ich, auch in der Zeit weitermachen. Ansonsten haben wir ja seit Jahren auch noch zusätzlich dazu bei uns hier die internationale Koordination als Team, das heißt, wo auch noch weitere mitmachen können in der Erweiterung, dass auch mittlerweile Attachés, also sprich Paraten gefunden werden können, die sich zusätzlich noch darum kümmern, um einzelne spezifische Länder, weil wir auch festgestellt haben, internationale Koordination auch als Beauftragter ist schön, aber um jedes Land intensiv kümmern wird dann doch ein bisschen schwierig. Dafür haben wir viel zu viele Länder auf der Welt. So, das ist so ein kurzen, so meine schnelle Vorstellung. Danke, Thomas. Bastian, dann die Frage auch an dich. Schönen guten Abend. Internationale Koordination, inwieweit bist du da verhaftet? Was ist da deine Tätigkeit? Was darf ich mir darunter vorstellen? Also zunächst erstmal, ganz einfach gesprochen, ich bin ja auf vielen Feldern tätig, das ist ja nicht ganz unbekannt und zum Internationalen bin ich gestoßen 2010. Auch sehr witzig, es gab die PPI-Conf General Assembly in Friedrichshafen, wenn sich da noch einer daran erinnern sollte. Und da habe ich gefragt, darf man dann teilnehmen? Dann kriegte ich die Antwort, nein, du nicht. Und deswegen bin ich extra da hingefahren und dachte mir, ich schaue mir das mal an. Und ich bin sowieso seit jeher international orientiert und dann war es halt ein sehr nettes Erlebnis. Und ich wurde dann auch gleich wohltätig, die Versammlungsleitung für die General Assembly zu übernehmen. Das war ein ziemlicher Kulturschock für mich, hat mir aber letztendlich auch viel Spaß gemacht und seitdem bin ich dabei. Und die internationale Koordination hat ja noch eine andere Geschichte, da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, wenn ich soll. Wie gesagt, seit 2010, das hat sich dann über 2011 fortgesetzt. Wir hatten ja dann dieses ganze Thema Arab Spring, Free Tunisia, Free Egypt und so weiter. Wir haben die Server dann auch zur Verfügung gestellt für die ganzen Aktivitäten. Es gab auch andere Aktivitäten, die sehr, sehr geholfen haben in der Kommunikation zwischen den Beteiligten, weil dort ja Internetsperren überall gegriffen haben und die zu umgehen war uns da natürlich ein ganz besonderes diebisches Bedürfnis. Und ja, es ging dann weiter. Wir haben dann gesagt, ja, PPU ist zum Beispiel wichtig, PPI ist wichtig. Beide Sachen sind unterschiedlich. PPI ist eine NGO, keine Partei. Die PPU ist eine Partei oder als solche gegründet worden. Dieser Gründungsprozess war sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr kompliziert. Und dann wurde ich eher so in einer zweiten Runde ein bisschen was Aufklärendes beitragen. Aus der ganzen Geschichte, Gründungsgeschichte der PPU ist dann die internationale Koordination entstanden. Und zwar am 12.09.2012, wenn ich mich recht entsinne, nach einem Treffen in Barcelona haben wir gesagt, das brauchen wir. Wir brauchen ja so eine Institution, wo jeder Mann, jeder Frau mitmachen kann, wo man sich einbringen kann, wo man auch transparent erfährt, was hier eigentlich passiert. Und so haben wir da ein Bindeglied zwischen den ganzen Piratenparteien entwickelt. So für Deutschland. Ja, herzlichen Dank. Der Thomas hat es ja eben erwähnt. Es gibt Attachés für die einzelnen Staaten, also Beauftragte, die so als Bindeglied ja zu den Piratenparteien in den anderen Staaten tätig sein sollen. Könnt ihr mir mal, oder nicht mir, sondern uns für die Allgemeinheit mal vielleicht sagen, um wie viele Staaten handelt es sich dabei eigentlich, wo Piratenparteien aktiv sind und zu denen wir in irgendeiner Form auch Kontakt haben? Oh, das wird jetzt schwierig. Weil ich sag mal, Piratenparteien, es gab gerade überschlägige Schätzungen mal, weil das wirklich teilweise eine Schätzung ist. Es gibt wohl derzeit Piratenorganisationen in über 80 bis 90 Ländern. Davon sind in der PPI derzeit, wenn ich das richtig weiß, 39 organisiert. Es sind einige auch nicht mehr dabei in der PPI, nutzen aber trotzdem noch diese Bindeglied-Funktion oder auch nicht. Das ist also auch sehr unterschiedlich. Die Kanäle der anderen Parteien sind auch sehr schwer manchmal zu finden. Manche haben sich ja auf Facebook versteckt. Manche haben sich in eigenen geschlossenen Bereichen versteckt. Das hat teilweise auch was mit Sicherheitsgründen zu tun, weil wir wissen auch zum Beispiel von einer Piratenorganisation auf den Philippinen, über die man aber nur gar nichts gründen darf, außer dass sie gibt es, weil wenn sie sich offen äußern würden, sie Probleme kriegen könnten und dergleichen. Da sind wir natürlich auch vorsichtig. Zu echten Parteien Kontakte, das ist schwierig. Also sagen wir, zu einem großen Teil der organisierten Piratenparteien, mindestens Europa, Kanada und weiteren, haben wir natürlich aktive Kontakte. Zu weiteren sind wir dabei, versuchen die auch teilweise auch über die Attachés das konkret aufzubauen. Dazu gehören eben solche Länder wie Indien, Japan und ähnliches. Und die Attachés haben hier natürlich zwei verschiedene Aufgaben. Einmal als Bindeglied zwischen uns und den jeweiligen Piratenparteien vor Ort oder auch den piratennahen Organisationen zu stehen, aber auch gleichzeitig auf Dauer Informationen zu generieren über das jeweilige Land, so dass dann auch bei uns intern, wenn wir denn in der Außenpolitik unterwegs sind, auch mal eventuell nötige Informationen auftauchen, um zum Beispiel eben zu wissen, sind denn Neuwahlen in irgendwo in Indien gerade unterwegs, um mal über dem nahen Land zu bleiben. Ist da irgendwas zu beachten? Brauchen, müssen wir da etwas zu wissen, sodass also auch entsprechend politisch später agiert werden kann und nicht nur reagiert werden kann, wenn wir dann irgendwann vielleicht was aus der Presse erfahren. So haben wir auch in der Vergangenheit ja schon Dinge erfahren, dass eben zum Beispiel in Indien Maßnahmen getroffen worden sind, um, bestimmte Daten zu sammeln, die natürlich alle vor einem Hintergrund gelaufen sind. Und dann liest man davon zwei Jahre später bei uns dann in der deutschen Presse. Das ist dann schon interessant zu sehen, dass wir eigentlich diese Informationen schon viel früher hatten, die zwar auch weitergegeben haben, aber man sie nirgends nutzen konnte. Das ist zwar da schade, aber wir hatten auf jeden Fall die Infos. Aber damit kann man sehen, wie wichtig ist es da auch zu gucken, dass wir diese Informationen natürlich generieren. Bastian mag da bestimmt noch was zu ergänzen. Ja, bitteschön, Bastian. Ja, also der Punkt ist komplexer. Also die Attachés sind ja jetzt nicht, also der Name ist ja hochtrabend, aber wir haben, glaube ich, keinen besseren gefunden zu der Zeit. Wir versuchen ja grundsätzlich Verbindung aufrechtzuerhalten, weil eigentlich ist ja unser Grundsatz, dass wir ein Teil einer internationalen Bewegung sind. Ja, das ist ja schön, wenn wir da sozusagen das Enkelproblem haben, aber wir müssen auch gucken nach vorne. Das heißt, wer ist denn internationale Bewegung? Wie organisiert die sich denn überhaupt? Und was können wir davon lernen? Und wie können wir interagieren? Und das ist eigentlich unsere, oder so verstehen wir unsere Aufgabe, dass wir versuchen, möglichst so die Gruppen, die es da so gibt, zusammenzuhalten. Der Thomas hat das gerade schon gesagt. Es gibt aus politischen Gründen relativ viele Piratenparteien, die so mehr oder weniger im Untergrund organisiert sind, weil der Name nicht passt oder dergleichen mehr. Deswegen hat ja zum Beispiel die PPI auch ihre Satzung dahingehend geändert, dass nicht mehr explizit im Namen der jeweiligen Organisation Pirat auftauchen muss. Das ist in manchen Staaten halt ein Grund, so eine Organisation zu verbieten oder gar nicht erst zuzulassen. Wir haben uns dann geeinigt, dass wir die Ziele als wichtigen Punkt nehmen und nicht den gemeinsamen Namen. Deswegen sind wir dann trotzdem eine große, große Familie in der Welt und die muss man natürlich irgendwie am Leben erhalten. Das heißt, es gilt insbesondere viel Informationen zu verteilen. Reinkommend wie auch rausgehend. Und das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Wir würden den natürlich viel intensiver betreiben wollen, weil das, was wir hier machen zum Beispiel, das online, das geht natürlich weltweit. Aber irgendwann muss man sich mal in die Augen gucken. Das ist übrigens auch in der Piratenpartei Deutschland so. Da gibt es dann halt auch Präsenzparteitage, wo man sich mal in die Augen gucken muss, weil man mal sein Gegenüber dann einfach sehen möchte und auch so mehr oder weniger privaten Umgang feststellen möchte. Was ist das denn für ein Mensch? Und kann ich dem irgendwie trauen und so weiter und so fort. Da gehört also dieses interaktive Element dazu. Und das machen wir ja, soweit es uns möglich ist. Ansonsten versuchen wir tatsächlich, Informationen zu sammeln, die auch zu aggregieren und ansonsten uns in den Organisationen, die da eine Rolle spielen, zu betätigen und auch an der Willensbildung teilzunehmen. Ja, also rein theoretisch gehört auch noch mal eine andere Aufgabe, zumindest für die internationalen Koordinatoren. Das war in der Vergangenheit auch mal der Kontakt zu entsprechenden NGOs, die international ausgerichtet sind. Das ist aber aus verschiedenen Gründen runtergefahren worden, weil da gab es mal irgendwann ein paar Ordre Mufti. Und seitdem ist da die IK nicht mehr wirklich aktiv unterwegs. Thomas, jetzt hast du ja im Verlauf des Gesprächs ja schon öfter die PPI erwähnt. Nun haben wir aber noch die PPU, ne? Was ist mit der? Der gehört doch auch dann die internationale Koordination mit dazu, oder? Die gehört auch noch mit dazu, wobei das natürlich hier noch ein Sonderfall ist, weil hier zusätzlich noch Delegierte vorhanden sind. Also 6 Delegierte sind es derzeit, die für das sogenannte Council, sprich die Mitgliederversammlung der PPU, zuständig sind, wird aber insgesamt mitbetreut in der internationalen Koordination, genauso wie momentan auch schon die Wahlkampfvorbereitung für die Europawahl 2019. Nein, ich muss das korrigieren, es sind 4, aber wir haben 6 Delegierte für die PPI, wobei wir haben tatsächlich in der PPI die spannende Regelung One Country, One Vote. Das heißt, ob da jetzt 6 anwesend sind oder einer, ist Wurst. Die PPI ist wie gesagt, das ist eine NGO und nicht als politische Partei gebracht. Die hat auch kein politisches Programm in dem ursprünglichen Sinne, Wahlprogramm oder dergleichen. Das ist ein anderer Zweig. Und das ist die eine Geschichte. Und PPU ist eine ganz andere Geschichte. Die PPU wurde gegründet, weil wir der Meinung sind, dass erstens die Piraten Deutschland, insbesondere die Europäische Union als Inland betrachten. Das geht ja aus vielen Beschlüssen hervor. Und dass wir was tun können, um zum Beispiel die Europawahlen zu unterstützen. Was kann da besser sein, als ein gemeinsames Wahlprogramm zu haben? Und das haben wir hinbekommen. Auch der ganze Gründungsprozess ist ziemlich interessant verlaufen. Und die Frage, die jetzt gerade aufkam, wie ist denn der Status, die würde ich aber gerne im Paket so nach den nächsten Fragen beantworten wollen. Okay, danke. Ja. Übrigens, danke für die Korrektur. Ich habe die Zahlen mal wieder durcheinander gewürfelt. Ja, ist doch kein Problem. Von daher ist es ja schön, wenn es dann entsprechend richtig gestellt wird. Denn wir haben das ja auch in der Aufzeichnung. Da ist es natürlich klasse, wenn das hinterher passend ist. Dann, ne? Aber nochmal zu den Strukturen der internationalen Koordination. Das klingt ja, wie ihr selber schon gesagt habt, recht hochtrabend, auch diese Begriffe Attachés. Aber da ist ja schon eine ganze Menge Bewegung drin. Und wie du ja schon anmerktest, Thomas, dass es ja in anderen Staaten gar nicht mal so einfach ist, sich als Piratenpartei oder piratennahe Organisation öffentlich darzustellen, weil ich da tatsächlich mit Repressalien rechnen muss. Trotz allem versuchen wir doch aber da den Kontakt herzustellen und auch zu unterstützen. Ne? Soweit es eben geht, kümmert sich dann in der Regel aber die PPI mit drum, die auch verschiedene, ich sag mal, Kanäle unterhält, die nicht so unbedingt publik sind, so dass dann also eben zum Beispiel solche Organisationen wie, einfach nur den Namen zu nennen, wie der Philippinen, untereinander kommunizieren können. Also da wird dann zumindest auf der Ebene technische Hilfeleistung gegeben. Aber das wird nirgends an die große Glocke gehängt, weil man möchte das ja nicht zu weit nach draußen hängen. Naja, wir machen das schon vertraulich. Also wir stellen im Rahmen der PPI da mal auch vertrauliche Informationswege zur Verfügung, auch mal einen Server oder sowas. Das haben wir ja auch, wie wir schon vorhin gesagt haben, beim Arab Spring gemacht, damit tatsächlich die Menschen miteinander kommunizieren können. Wir sind so ein Relais für viele solche Organisationen. Gut, dann sage ich was zur IK, weil die Frage kam. Wenn ich soll? Mach. Gerne, bitte. Also, die Geburtsstunde hat sich daraus oder leitet sich aus einem Vorgang ab. Es gab ja so Gründungsbestrebungen für PPU, die waren nicht so einheitlich. Manche waren dafür, manche waren dagegen und dann haben wir so ein bisschen rumgeeiert. Das erste größere Treffen war damals 2012 in Aarau. In der Schweiz. Das ist nicht so ganz schick verlaufen. Dann haben wir in Barcelona ein Treffen gehabt, wo da Statutendiskussionen geführt worden sind. Und was mir aufgefallen ist, die Menschen, die dort die Versammlung geleitet haben, hatten gar kein Mandat. Also ich habe da mal mehrfach gefragt, ist ja sehr schön, was ihr hier so alles vorschlägt, aber wo kommt das her? Also was ist denn die Basis? Wer hat euch denn beauftragt oder mandantiert oder dergleichen? Und das konnte nicht so richtig aufgeklärt werden. Und da ich so ein Transparenz-Heini bin, habe ich gesagt, das ist, glaube ich, nicht so im Sinne der Piratenpartei. Lasst uns das mal irgendwie so organisieren, dass hier jeder teilhaben kann. Und deswegen haben wir, wie gesagt, schon am 12.09. diese internationale Koordination gegründet. Und seitdem habe ich gezählt 111 Sitzungen gemacht. Das ist nicht wenig. Und wir organisieren so diese Dinge so als Bindeglied. Wir haben uns dann auch so eine Geschäftsordnung gegeben, damit das alles seine Ordnung hat. Und es gibt drei Koordinatoren. Zwei sind sozusagen ex officio. Das sind die internationalen Beauftragten. Dann gibt es noch einen, der wird gewählt von den Mitgliedern dieser internationalen Koordination, die sich quasi als AG versteht, sagen wir es mal so. Und zu dem, was dann gelaufen ist in der PPU, da war ja auch die Frage, wieso der Status. Es ging eigentlich ziemlich gut los und wir haben eine ganze Reihe an Präsenzsitzungen gemacht, Barcelona, Rom, Manchester, Paris, Warschau, Luxemburg und dann haben wir eine Gründungsveranstaltung in Brüssel gehabt. Ja, und das war's dann und seitdem stockt das irgendwie und das ist für uns sehr ärgerlich, weil wir diese PPU brauchen. Wir leben ja in sehr, sehr unruhigen Zeiten, ihr wisst das alle und was wäre schöner, als dass wir eine funktionierende PPU hätten, die ein Bindeglied zwischen den ganzen anderen Organisationen in Europa darstellen könnte. Da arbeiten wir gerade wieder am Relaunch. Und ich habe das mal zusammengezählt in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung. Das waren für mich persönlich immer seit 2012 mittlerweile 20 Auslandsreisen. Relativ teuer mittlerweile, habe es mal zusammengezählt, kommt richtig viel Geld zusammen. Auch eins unserer Probleme, dass man das so als Hobby betrachten muss und diese ganzen Reisen aber dazu geführt haben, dass es auch was bewirkt hat. Und das müssten wir weiter tun, das müssten wir grundsätzlich so machen, weil es ganz wichtig ist, dass wir uns mit den Leuten auch mal treffen. Das ist so der Werdegang. Wir tagen so zweimal im Monat, zweiten und vierten Dienstag, wenn ich mich recht entsinne. Und dazu kommt jetzt auch noch, das wäre so ein dritter Block, auch die Wahlkampforga für die nächste Wahl zum Europäischen Parlament, wo PPU natürlich sehr unterstützen könnte, wenn es funktioniert. Das könnten wir auch vielleicht im dritten Block machen. Recht hat Bastian nämlich mit dem regelmäßigen Treffen jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat, um das nochmal hervorzuheben, dass ihr da ja auch ansprechbar seid dann, wenn im Mumble. Thomas, entschuldige, wenn ich dir kurz das Wort abschneide. Ich wollte nämlich gerade eine Frage stellen und das direkt dazu, was Bastian gerade gesagt hat, die Europawahl. Wie ist das konzeptioniert? Dafür gibt es, wenn ich richtig informiert bin, extra Beauftragte für die Europawahl. Könnt ihr dazu schon irgendetwas sagen? Welche Tendenz da ist? Welche Tätigkeiten sind da? Welche Vorbereitungen laufen da? Ja, die gibt es und die haben jetzt schon, glaube ich, dreimal getagt. Wir machen diese Sitzungen auch, kann auch jeder gerne zuhören, auch sich einbringen, immer an dem zweiten Termin der IK hinterher. Das heißt, wir passen auf, dass diese IK dann tatsächlich nur eine Stunde dauert und dann kommt dann, wir haben das genannt EU-19-Team. Und da verteilen wir jetzt gerade Hausaufgaben. Also wer macht was, wer ist ansprechbar und verantwortlich für Dinge, damit wir so eine Grundorga haben. Das haben wir mal zur Bundestagswahl 2013 ähnlich gemacht. Da gab es auch eine Gruppe, die das so organisiert hat. Das hat ganz gut angefangen, ist eine gute Erfahrung gewesen. Und genauso organisieren wir das jetzt gerade auch. Ja, danke, Thomas. Dann jetzt. Ich wollte zum Status der EU noch was zu ergänzen. Weil wir hatten jetzt ja mittlerweile gleich. Lass mich erstmal kurz PPU noch zu Ende führen, den Status. Und zwar, wir hatten ja mittlerweile schon zwei neue Board oder zweimal neuen Vorstand gewählt, auch in der PPU. Das erste Mal war ja ganz groß gelaufen, dann in 2014, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit Groß- und EU-Parlament und dergleichen. Piratenpartei Deutschland hat auch den Saal quasi als Mitgliedbeitrag gesponsert. Danach ist nochmal neu gewählt worden. Das war dann in Brüssel, auch einer schönen Live-Veranstaltung. Leider, sag ich mal, aus unserer Erfahrung heraus sind da ein paar kleine Formalfehler passiert, die sich bis heute durchsetzen, weil dadurch ist eigentlich eine Eintragung damals in Belgien irgendwie gescheitert, weil eben formal ja nicht erfüllt sind. Dann hat man beschlossen, dann in Belgien auf dem letzten Treffen, das war wirklich 2015, okay, lass uns Satzungsänderungen machen, wir gehen nach Luxemburg, dann ist das sogar noch viel einfacher. Aber leider sind wieder die Formalien nicht eingehalten worden und man wollte dann in 2016 spätestens ein Council-Meeting stattfinden lassen, um eben diese Satzungsänderung zu beschließen und auch einen neuen Vorstand zu wählen, was nicht stattgefunden hat. Und derzeit laufen wohl seit Monaten mal wieder Bestrebungen seitens des Vorstandes, dass man dann das Ganze dann auch stattfinden lässt, bloß dann in einem sogenannten asynchronen Meeting, sprich, dass man sich da irgendwo in einer Wahlsoftware benötigt oder bemüht, mit der dann alles dieses beschlossen werden soll. Wobei ich mich leider persönlich noch frage, wie das mit den Unterschriften laufen soll, die wir brauchen beim Protokoll. Aber gut, das kann man ja vielleicht auch klären. Aber auch da tut sich derzeit leider nichts Neues. Wir haben auch mittlerweile noch einen Vorschlag eingereicht von Deutschland aus, dass man entsprechend mal, okay, wir sind ja Deutsch, wir kümmern uns um Formalia, kommt nach Deutschland, wir kümmern uns drum. Haben wir auch angeboten, wir warten momentan auf Antwort. Okay, ja, wir haben sogar angeboten, um das zu ergänzen, wir kommen auch zu euch, damit die Veranstaltung läuft, die Protokolle nicht wieder verloren gehen und auch die Unterschriften nicht verloren gehen, was ja leider nun mal eine traurige Tatsache ist, sondern wir machen das dann ordentlich. Das war so das Angebot. Eine Reaktion haben wir bisher nicht erhalten, aber ich glaube, wir werden da auch demnächst Nägel mit Köpfen machen, wie das so schön heißt. Wir brauchen ein paar Kollegen aus den anderen Piratenparteien und dann wird das einfach jetzt mal umgesetzt. Ja, danke schön. TSB, du hast eine Frage zur internationalen Koordination? Ja. Und zwar ist Kooperation, das ist ja so mein Lieblingsthema. Also ich finde, um aus der Nische herauszukommen, PPU, PPI und so weiter, ja, nein, was wird da draus und so weiter, das zieht sich alles sehr lange dahin. Da sollte man ja vielleicht auch mindestens mal in den Blickwinkel fassen. Hier zum Beispiel Pulse of Europe, die sind ja jetzt hier sehr, auch bei den Altmedien doch sehr beliebt, sage ich mal. Vielleicht sollte man die mal ansprechen, um zu sagen, hier, wie ist es, auch auf parteilicher Ebene etwas zu tun. Ne, ihr macht jetzt hier eine tolle Initiative für Europa, aber das eure Bewegung, die wird ja quasi automatisch eingestampft in paar Monaten, wenn die ganzen Wahlen in Niederlande rum ist oder eben halt in anderen Ländern. Wie wäre es denn, vielleicht mit uns eine PPU besser aufzusetzen, besser zu gründen? Ja, das wäre doch so eine Idee. Also ich nehme deine Worte mal so weit auf, dass man sich mit, ich habe Organisation jetzt leider nicht verstanden, aber ich nehme es mal zur Kenntnis, dass man sich mit anderen... Links ist ein Chat, da habe ich einen Link reingesetzt, Pulse of Europe. Ja, und okay. Die sind jetzt ja, ganz das populär. Nehme ich zur Kenntnis, Pulse of Europe ist eine Geschichte, die hat jetzt auch nichts mit Parteien zu tun. Ich weiß, dass die momentan sehr weit aktiv sind. Sie sind dann natürlich deckungsgleich. Das finde ich auch eine sehr gute Bewegung. Ich würde die jetzt aber bewusst nicht mit kontaktieren, weil das erstmal wirklich von Einzelpersonen getragen wird und der Bürger mitmachen darf. Ich finde das gut, wenn der Bürger hier mitmacht. Jeder, der da mitmacht, ist gerne gesehen, weil das eine Pro-Europa-Bewegung ist. Die PPIU selber ist aber eine Organisation, die wirklich auf Europa-Level existiert, was natürlich auch sicherlich nicht verkehrt ist. Wenn die später mit anderen Organisationen sich auseinandersetzt auf Europaebene, lieben gerne. Ansonsten Pulse of Europe, da würde ich eher sagen, okay, kann man gucken, ob man von der Piratenpartei Deutschland aus direkt was macht. Das hängt natürlich von den Entscheidungen ab, die wir hier gemeinsam auch mit dem Bundesvorstand irgendwo zusammentreffen. Für das übersetzt auf die PPI, würde ich mal sagen, ist noch ein bisschen schwieriger, weil die PPI ja noch andere Aufgaben hat, die genau darauf hinzielt, in Organisationen Mitglied zu werden, zum Beispiel aktiv Kontakt zu halten, so wie wir das hier die ganze Zeit auch versuchen, einmal bei der WIPO, wo wir schon zweimal abgelehnt worden sind, beziehungsweise auch laufend immer noch bei der ECOSOC. ECOSOC ist Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen, die uns gerade mal wieder vertagt haben für die Aufnahme als in Häkchen beratendes Mitglied. Aber das sind so die Ebenen, wo wir auch meinungsbildend mit unterwegs sein können, wollen und auch natürlich unser Feedback in die Parteien mit zurückbringen wollen. Okay, dankeschön. Ich möchte mal ein Datum in den Raum stellen, nämlich den 15.03. Da sind ja Wahlen in den Niederlanden. Ist die internationale Koordination in dem Bereich auch tätig gewesen? Gab es da Symbiosen mit Deutschland, Unterstützung oder dergleichen? Ist in dem Themenbereich nach Abstimmung mit unserem Bundesvorsitzenden diesem überlassen worden, weil der gesagt hat, er wird sich drum kümmern, weil auch direkt vor Ort quasi ist. Achso, der ist auch tätig in der internationalen Koordination. Er ist auch mit bei uns dabei, war sogar mal vorgesehen, für die Niederlande als Attaché. Das hat dann logischerweise nicht geklappt, weil er ist als Bundesvorsitzender sowieso automatisch mit zuständig. Er hat auch gesagt, mache ich gerne und hat sich auch dementsprechend drum gekümmert. Ja, weil diese Frage kam, die gleiche Frage kann man zu Island stellen. Wir haben relativ intensiv die isländischen Wahlen begleitet. Wir fahren ja mit einer großen Truppe aus Deutschland dort und haben das sehr gerne gemacht. Und das ist auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen worden, weil die Piraten dort eine ganz andere Ausgangsposition hatten und haben. Man hat ja gesagt, ja, die könnten die Regierung bilden oder an der Regierung maßgeblich beteiligt sein. Das hat nicht geklappt, obwohl sie einen sehr hohen Stimmenanteil erreicht haben, 13%, wenn ich richtig informiert bin, plus x, also plus 0,x. Und das wurde schon, gerade gut, bei Island ist ein kleines Land, aber sehr wohlwollend wahrgenommen, dass so eine große Truppe auch aus Deutschland da war. Es ganz, ganz viele internationale Piraten, glaube ich, aus 15 Ländern. Und das ist schon was. Und das haben wir auch gemeinsam organisiert. Also ähnlich geht auch die Unterstützung in den Niederlanden. Das, wer Twitter verfolgt, sieht ja, dass viele Piraten aus Deutschland auch in den Niederlanden gerade sind und dort Flagge und Farbe zeigen. Und es das heißt ja schon, dass es beweist, dass wir eigentlich eine große internationale Familie sind. Ja, wobei ich gerne noch erwähne, es sind auch manche dabei, die vor Ort sind oder auch in der Vergangenheit auch schon die internationale Koordination unterstützt haben, ohne formell Mitglied bei uns unterwegs zu sein, die aber auch wirklich andere Veranstaltungen und so weiter aktiv unterstützt haben. Aber das sind dann meistens wirklich konkrete Mitarbeiter aus den jeweiligen Bundesländern. Bastian hat es vorhin ja schon gesagt, ein Austausch, so wie wir das jetzt hier machen, online, Bumble, Twitter oder per Mail oder wie auch immer, ist ja immer ganz schön, aber toll ist natürlich auch, wenn man dem Gegenüber mal in die Augen schauen kann, wenn man sich persönlich kennenlernt. Der Austausch ist ein wesentlich wichtiger Part und in dem Bereich, wenn es dann im sogenannten Real Life stattfindet, ja auch ein völlig anderer Level und die Gespräche sind auch wesentlich konstruktiver als manchmal in irgendwelchen Online-Medien. Nun gehört auch, wenn ich das richtig gelesen habe, so die Vorbereitung von Events mit zur internationalen Koordination. Gibt es da im Moment irgendetwas Nennenswertes, was anstehen würde, jetzt auch in 2017? Also wir sind momentan, die Sekunden waren wir ja auch schon dabei, wir sind momentan dabei, da gehört auch TSB Paule dazu, am Überlegen, ob wir noch im Laufe des Jahres, noch vor der Bundestagswahl, eine Konferenz eventuell in Potsdam machen, wahrscheinlich so eine kombinierte Konferenz, wie wir das vorher schon mal hatten, bloß mit Potsdamer Konferenz, Euvicon und eventuell noch eine dritte Geschichte gemeinsam an einem Wochenende, was ich ergänzen könnte. Da sind wir aber momentan noch mitten dabei, ob wir das hinkriegen. Ja, und es gibt noch eine andere Geschichte, die ist so am Rande gerade erwähnt worden. Wir laden, wenn sich das nicht anders ergibt, einfach mal zu einer Council-Sitzung, ein Council-Meeting der PPU ein, damit wir endlich diese ganzen organisatorischen Probleme klären. Nach 2 Jahren mal einen neuen Vorstand wählen, der seit einem Jahr quasi überfällig ist und dergleichen mehr. Auch das bieten wir gerne an. Und wir haben auch gesagt, wir machen es euch sehr einfach. Und zwar kamen wir auf die Idee, wir haben ja also ein Protokollproblem. Wie könnte man das lösen? Also wir brauchen für die entsprechenden Registergericht brauchen wir halt Unterschriften, ne? Um es mal so ganz einfach zu sagen. Ich glaube, das kann man lösen auch quasi online, also einem Mixtur aus Online und Präsenzveranstaltung. Und natürlich können andere Piratenparteien auch jemand persönlich beauftragen, mit einer entsprechenden Vollmacht, dort für sie Erklärungen abzugeben. Und da machen wir das halt so. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da so sogenannte Proxys sitzen, die sagen, okay, ich bin hier, ich vertrete diese Organisation, diese Piratenparteien aus Europa und unterschreibe das, dass ich hier bin und unterschreibe das Protokoll und dergleichen mehr, um diese Eintragungshindernisse ein und allemal zu beseitigen. Da sieht man eigentlich schon, dass wir sehr innovativ sind, um diese Welten analog und digital zusammenzuführen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Aber wenn ich dem so folge, Bastian, dann ist da schon doch eine relativ große Problematik, die sich doch schon etwas länger hinzieht. Ne? Verstehe ich das richtig? Ja, wir haben ja, glaube ich, ich identifiziere mal 2 Lager. Das eine Lager ist, dass wir eine politische Partei brauchen in Europa. Aber wir haben nicht so viele politische Parteien. Das sind meistens lockere Zusammenschlüsse, die aber nicht wirklich sprechfähig sind. Wir wollen tatsächlich eine politische Partei haben in Europa von den Piraten insgesamt mit einem Wahlprogramm und was allem Schnickschnack, was dazu gehört. Wir haben das ja gegründet mit sehr, sehr viel Mühen und mit einer Satzung, die eigentlich sehr, sehr interessant ist. sogar mit der sogenannten zweiten Kammer, sodass jedes Mitglied mitstimmen kann quasi in seinem Bereich. Jeder Pirat kann oder jeder kann dort Mitglied werden, der sich zumindest den Grundwerten der Piraten verpflichtet fühlt. Und. Also das kann eine wunderbare politische Bewegung sein, wenn man es dann so möchte. Und dann gibt es das andere Lager, die sagt, naja, das ist zwar alles sehr schön, was ihr da macht, aber es stört uns in unseren persönlichen Kreisen. Wir möchten das nicht. Wir möchten unser Süppchen kochen. Und diese Widerstände zu überwinden, ist nicht ganz einfach. Das muss ich ganz klar sagen. Die haben sich aufgebaut, schon im Gründungsprozess. Aber da gab es so die Überlegung, die kommen nie so weit, dass sie sich gründen. Also brauchen wir uns da keine Gedanken machen. Dann haben die sich gegründet mit einem Pipapo. Und dann hat man wohl offensichtlich erschrocken festgestellt, oh, was machen wir jetzt? Und wir müssen eigentlich diesen gordischen Knoten durchschneiden. Das ist mit einem Kraftakt möglich und mit viel Solidarität, die ich auch gerne einfordere. Ja, ich kann gerne noch mal aus Nachklang berichten, weil ich das mal irgendwann wirklich zeitlich abschätzen musste. Dieser Widerstand, der kam uns dann bewusst durch Aarau. Das war eine Verzögerung im Gesamtprozess der PPU bis zur Gründung von gut anderthalb Jahren. Und das hat viel Arbeit gekostet, die anderthalb Jahre, der Schaden, der in Aarau entstanden ist, an der Grundidee wieder zu beseitigen, weil viele Parteien, die bewusst gesagt haben, ja genau, das ist die richtige Idee, dann beinahe komplett abgesprungen werden, weil die dieses andere nicht mitmachen wollten, weil die wollten auch wirklich eine echte PPU haben, die ein Europa-Level vertritt und auch die Gedanken Europas vertritt und nicht die Partikularinteressen einzelner Personen oder einzelner Parteien. Ja, aber ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Ich meine, wir stehen doch eigentlich für Europa und haben dann Schwierigkeiten, eine europäische Piratenpartei, nenne ich es jetzt einfach mal so, oder eine Piratenpartei auf europäischer Basis vernünftig zum Laufen zu bekommen? Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil du hast das Problem, wir, ja, auch wenn wir Piraten sind, wir sind auch unter Piraten Menschen und Menschen sind sehr unterschiedlich. Es sind sehr wenige, aber das haben wir auch gelernt, die wirklich altruistisch Dinge angehen. Viele haben wirklich Einzelinteressen und das muss man dann manchmal ein bisschen, ich sag mal, wir kennen das ja auch ein bisschen austreiben mit meinen Worten, weil das gehört da nicht hin. Man hat eine Aufgabe, man muss sich darum kümmern und wenn andere da unterwegs sind und wir können es nicht beeinflussen, die sind ja die Persönlichkeiten, die manchmal da sind, muss man dann mit Argumenten eben kontern und das dauert dann eben länger, andere dann wirklich positiv zu überzeugen oder auch negative Entwicklungen wieder wegzusteuern. Aber wir sind dabei und wir kümmern uns drum, gerade als Piratenpartei Deutschland, seit Jahren intensiv, dass genau dieses wirklich passiert in dem Sinne, wie wir das auch ursprünglich angegangen sind. Denn wir haben ja auch gerade den Prozess PPU, das war glaube ich in Prag damals in 2012, gemeinsam damals noch mit der Pirate Party UK, sehr bewusst so angeschoben, wie auch die PPU dann später gegründet wurde, weil sie eben dann wirklich ein Fundus für uns darstellen kann. Aber wenn das anderen Interessen widerspricht, wird es natürlich gerne politisch bekämpft, weil Politik ist Politik. Es wird immer wieder irgendwo etwas gekämpft. Wir kennen das. Naja, aber der Carsten Sawasch ist schon auf dem richtigen Weg. Das ist schon eine interessante Nachfrage. Welche Interessen spielen hier eine Rolle? Die Frage habe ich mir auch schon häufiger gestellt, welche Interessen spielen eine Rolle? Und wir haben widerstreitende Interessen, das ist ganz klar. Wir wollen, also insbesondere auch die deutschen Piraten, soweit sie da sprechfähig sind, wollen ein Teil des Ganzen sein, nämlich eine politische Partei in Europa mitgestalten und dort auch mitmachen. Und andere wollen das halt nicht, weil das ihren persönlichen Interessen widerspricht. Und diesen gordischen Knoten muss man durchschlagen. Das ist ganz klar, weil sonst kannst du eigentlich die PPU einfach zumachen, weil das hat dann keinen Sinn. Und wir sehen ja, wie sie vor sich hin eidelt, weil immer irgendeiner daherkommt und sagt, das müssen wir jetzt irgendwie machen und oder das geht nicht oder ich habe gerade die Protokolle verloren und so. Dinge, die wir zwar immer wieder thematisieren, die aber nicht irgendwie, wie soll ich mal sagen, bewusst werden. Ich hätte ja mich gefreut, wenn sich mal so ein richtiger, so ein richtiger Urschrei ergeben hätte und gesagt, was soll denn hier der Mist? Wir waren uns doch alle einig. Ja, waren wir. Ist das eine offene Runde? Nein. Wir waren uns einfach da einig und waren 19 Unterzeichner insgesamt fürs Gründungsdokument. Und das war schon was. Das hatte tatsächlich einen sehr großen symbolischen Wert. Und es gibt, wie gesagt, zurzeit das Problem, dass wir den Geist, den wir da entwickelt haben, mit Common Europe Election Program und was da alles so eine Rolle spielt, wieder beleben. Und ich kann euch garantieren, ein gemeinsames Wahlprogramm zwischen, sagen wir mal, 17 Piratenparteien in Europa hinzubekommen, ist wirklich nicht lustig. Also das ist wirklich eine Arsch-Kernearbeit, die da sehr, sehr intensiv betrieben worden ist und wo Menschen sich da sehr eingesetzt haben und die, was heute noch eigentlich sehr gebrauchsfähig ist. Und schade ist, dass das irgendwie nicht so richtig gewürdigt wird. Okay, danke. Drifter, wenn du eine Frage hast, kannst du jetzt gerne mal nach oben kommen und diese stellen. Ja, ist leider nichts zum Thema. Ich verziehe mich wieder runter. Alles gut. Alles klar, danke schön. TSP ist noch hier oben. Hast du noch eine Frage zu dem Thema? Ja, eigentlich jede Menge, aber ich halte mich zurück. Ich gehe auf in den Zuhörerraum. Achso, okay, danke. Gut, dann schlage ich nochmal den Bogen zu den Attachés. Weil wenn wir ja auf der einen Seite gerade sagen, die Problematik der PPEU, die Gründung, es ist schleppend, es ist schwierig. Nun sind ja dann die Attachés eigentlich so ein bisschen, das Zünglein an der Waage will ich ja nicht sagen, weil sie ja da keinen Einfluss haben, aber ja schon der Kommunikator für uns zu den anderen Institutionen, zu den anderen Parteien innerhalb Europas, die doch da auch ein entsprechendes Interesse daran haben müssten, dass wir uns, also weil wir ja daraus erstarken würden, wenn wir einheitlich auftreten, endlich mal finden würden. Gibt es denn da endlich Hoffnung? Also die Hoffnung, ich sag mal so, du weißt selber, dass die stirbt immer zuletzt. Ja, nee, also, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, ne? Nee, also die ist bei uns noch lange nicht gestorben. Auch, glaube ich, bei den vorhandenen Attachés nicht. Wir sind ja gerade dabei, versuchen wir für einzelne Länder bewusst noch weitere zu finden. Weil einzelne Länder kommen wir teilweise gar nicht mehr hinterher. Genau auch diese natürlich, da hast du recht, diesen Meinungsbilden mit unterwegs. Also da, wo sie es können, machen sie es auch. Und auch manche, die ja nicht Attachés sind, machen das Gleiche. Aber teilweise auch mit den mehr Interessen derzeit auch Piratenpartei Deutschland. Vielleicht haben wir da einen Fehler gemacht, da können wir aber gerne nochmal nachbessern, dass man die also auch nochmal mit der Zielrichtung PPU nochmal guten Tag sagt, nach dem Motto, macht mal ein bisschen Lobbyarbeit. Das hatten wir jetzt bewusst nicht vom Schirm, weil diese Arbeit, glaube ich, derzeit mehr von Gregory Bastian und mir direkt übernommen wurde. Beziehungsweise auch noch von Jens Stommer in dem Falle. Okay. Wie ist denn, wenn wir jetzt ja nun schon hier internationale Koordination zum Thema haben, vielleicht so jetzt zum Ausklang der Stunde, wir haben jetzt noch so etwas über 10 Minuten, die Einschätzung der politischen Situation in Europa ist ja im Moment gerade außenpolitisch sehr, sehr spannend von unserer Warte aus betrachtet. Eben konnte man lesen, dass die Türkei den niederländischen Botschafter ausgewiesen hat. Also da ist doch tatsächlich mehr Bewegung drin, als man sie sich aktuell wünschen möchte. Wie schätzt ihr das im Moment ein? Oh, hängt davon ab, wo man jetzt einsteigt. Die Baustelle ist ja wirklich sehr vielfältig. Aber meine, was wir erstmal, ich fange ein bisschen Vergangenheitsbogen an, was wir erkennen konnten in den letzten 2, 3, 4 Jahren teilweise schon, dass man in den einzelnen Ländern wirklich verstärkt eben diese nationalistischen Bestrebungen hatte. Die ersten, wo uns das aufgefallen war wirklich das Land Spanien, also der Staat Spanien, eben durch die Unabhängigkeiten der Regionen. Dadurch ist es das erste Mal richtig auffällig geworden. Man konnte dann im Nachgang sehen, wie sich das Gleiche überall anders auch fortsetzte. Und wir haben das auch teilweise gemerkt bei anderen Piratenparteien, die plötzlich auch Probleme hatten mit einzelnen Mitgliedern, die mehr nationalistische Worte angestimmt hatten. Die konnten sich aber in den Parteien nicht durchsetzen. Also insofern bin ich da als Pirat recht froh drüber. Und das hat sich fortgesetzt. Das war eigentlich ein deutliches Warnzeichen, dass es eine massive Änderung in der Stimmungslage gibt. Wir Deutschen haben, glaube ich, schon sehr rechtzeitig auch eben mit dieser PPU und auch dem europäischen Wahlprogramm versucht gegenzusteuern, weil wir eben wirklich versucht hatten, Gemeinsamkeiten zu finden für Europa und auch bewusst gesagt haben, und das EU-Parlament ist wichtig, wir sind mittlerweile so weit, dass wir eigentlich nur noch Inland sind und haben das versucht zu propagieren. Das werden wir sicherlich auch weiterhin tun müssen, weil wir nicht nur der Überzeugung sind, sondern ich glaube, wir wissen es einfach mittlerweile, weil die wirtschaftlichen Zusammenhänge und auch weitere Zusammenhänge mittlerweile so verquickt sind, dass wir eine echte Trennung gar nicht mehr hinkriegen. Wir kriegen das ja gerade auch mit bei dem Versuch Großbritanniens aus der EU auszutreten, weil auch die teilweise ja gar nicht mehr wissen, was sie wirklich machen sollen. Also es ist ja vieles, was die auch beschließen, gerade mehr Not als wirklich Wissen, was sinnvoll zukünftig gestaltet werden kann. Siehe auch die Bestrebung gerade wieder Schottland, eventuell noch ein Austritt aus Großbritannien. Weil die auch wieder unter Umständen mehrheitlich lieber Europa sehen wollen. Wir sind eigentlich alle gemeinsam gehalten, zu gucken, dass wir diesen ganzen Bestrebungen, diesen rein nationalistischen Bestrebungen entgegenwirken, aber auch gleichzeitig gucken, dass wir die europäische Struktur in einer demokratischen Art und Weise weiter nach vorne bringen. Auch unsere Regierung mal vielleicht irgendwann dazu bewegen, dass eine EU-Kommission nicht per ordre mufti existieren kann, sondern eben wie eine Regierung geschaffen sein muss, demokratisch zustande gekommen und nicht aus Länderpartikularinteressen heraus. Denn wer die gesamte Geschichte auch von der Europäischen Union kennt, angefangen von der wirklich ersten Wirtschaftsunion, weiß, dass gerade zum Beispiel Großbritannien sehr intensiv in diesem Themenkomplex unterwegs war, in der Regel aber immer versucht hat, sich an die Schaltstellen zu setzen, wo es so wichtig ist, dass bestimmte Dinge nicht nach vorne gegangen sind, weil man es nicht wollte, weil ja das große Großbritannien. Man hat dann immer Dinge gegen sich gesehen. Die Quittung wird jetzt wahrscheinlich irgendwann folgen, aber trotz allem, wir müssen gucken, eben wirklich, Europa ist wichtig und wir müssen den demokratischen Prozess unterstützen. Wir müssen auch wirklich gucken, dass wir unsere Mitglieder, auch in unserer Piratenpartei, auch in anderen Parteien der Piraten, wird das passieren, bin ich mir sicher, läuft auch teilweise schon, wirklich auf die Straße kriegen und sagen, wir brauchen ein starkes Europa. Und dafür sind Wahlen da, da sind wir ja auch gerade dabei. Ja, noch eine Ergänzung, wenn überhaupt. Also wie wichtig das ist, dass wir international zusammenarbeiten, das haben wir doch gemerkt seit der ersten Finanzkrise. Und dann gab es noch andere Krisen und dergleichen. Und dann gab es auch Diskussionen über das Thema Flüchtlinge bei uns. Das haben wir angestoßen hier aus Deutschland, weil es ein ganz wichtiges Thema ist. Dann kamen wir auf die Idee, innerhalb der Diskussion, die wir mit anderen Piratenparteien international hier auch geführt haben, dass das Thema Asyl, Flüchtlinge und dergleichen und Migration durchaus unterschiedlichen Fokus hat, dass wir das auch tatsächlich in der Diskussion trennen müssen. Das haben wir gemacht. Und das ist auch, glaube ich, eine ziemlich interessante Erkenntnis, die wir da gewonnen haben, insbesondere auch in der Diskussion mit anderen Piratenparteien. Es gibt Piratenparteien, die in einem, ich sage jetzt mal, oder Staaten, wo es eine Piratenpartei gibt, die in einem völlig anderen gesellschaftlichen Umfeld leben und dem man nicht zuhören möchte. Und wenn man dann mal die Argumente hört und sagt, ja, ihr habt ja im Prinzip recht, aber, auch das Aber ist hoch umstritten immer, aber es ist eine sehr berechtigte Einwand und die Diskussionen werden nicht geführt, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung, die werden auch in Europa, in der Europäischen Union auf Regierungsebene in der Form nicht geführt. Deswegen haben wir das die Mühe gemacht, das mal zu tun und das mal anzufangen. Und da kamen sehr interessante Ergebnisse raus. Und eins kann ich versichern, ob das PPU oder PPI ist, das, was wir international hier erleben, ist weitgehend shitstormfrei. Das ist wirklich eine große internationale Familie, die lösungsorientiert arbeitet, die nicht daran sich bemisst, ob die Nase von dem einen oder der anderen mir passt, sondern die einfach in den Sachthemen agiert. Und das wünschte ich mir natürlich auch für die Piratenpartei Deutschland. Ich wollte noch einen Nachtrag bringen, das betrifft jetzt aber Türkei, vergessen zu erwähnen, weil das ist ein Problem, was wir momentan ja auch direkt vor der Tür haben, aber das ist, hat auch eine Genese. Die Genese hat schon vor Jahrzehnten eigentlich begonnen. Das war teilweise schon vor Erdogan, das begann aber spätestens mit Erdogan. Und zwar war die Türkei damals sehr bestrebt, sich ein neues Zuhause zu suchen. Ich drücke das mal so ganz platt aus. Dieses Zuhause war für sie damals, okay, wir orientieren uns sehr an Europa. Man hat damals sehr viele Gesetze sogar abgekupfert aus Deutschland, hat also auch angefangen, das Gerichtssystem entsprechend anzupassen. Das fängt an vom, die haben wirklich das BGB abgekupfert, wo es nur geht, um es mal nett und freundlich auszudrücken, und haben sich das auch in anderen Bereichen mit rübergeholt. Es ging ein bisschen ins Strafrecht rein. Und dann ist irgendwann gesagt worden, von diesem Europa, namentlich auch Deutschland, Türkei geht auf Hold. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht und alles viel zu schnell und geht mal gar nicht. Die gesamte Struktur in der Türkei hatte sich damals inklusive Wirtschaft ausgerichtet gehabt auf Europa. Von den Banken angefangen, die Unternehmen, die da waren, die Politik insbesondere. Da ich diese Geschichte mit diesem Nein auch einer heute noch vorhandenen Bundeskanzlerin, gab es einen Stimmungswandel über Jahre hinweg, der in ein umgekehrtes Bereich mit verfallen ist. Und dieser Bereich lautet mittlerweile wirklich mal ganz hart gesprochen, Erdogan macht alles richtig, weil der hat wirklich auch damals sicherlich viele gute Dinge getan, natürlich auch schon autokratische Art und Weise, aber trotzdem noch demokratisch. Und hat Dinge bewegt. Und das war dann mit irgendwann weg, weil man gemerkt hat, auch die Stimmung ist umgeschwenkt bei vielen in der Türkei, weil die gemerkt haben, die wollen uns nicht haben. Und die haben sich natürlich dann konsequent auch hinter Erdogan gestellt und haben gesagt, nee, der macht dann doch den richtigen Weg. Dann folgen wir unserem, meine bösen Worte jetzt, unserem starken neuen Führer. Und der Weg geht bis heute weiter. Und dieses nutzt Herr Erdogan natürlich jetzt auch, um politisch etwas zu erreichen. Natürlich weiß auch der noch nicht, wo er zukünftig steht. Er steht aber in, politisch gesehen an einer Nahtstelle in dieser Welt, wo er wirklich auf der einen Seite, sag ich mal, Afrika hat, er hat auf der anderen Seite Asien und er hat Europa. Das heißt, da sind viele, viele Sachen und auch viele Interessen, die mit reinspielen, die er spielen lassen kann. Das fängt an von Trassen, die er hat bauen lassen, auch für die Bahn von China durch sein Land hinweg, weil er von Europa nicht unterstützt wird, hat er dann auch gesagt, okay, dann kassiere ich da das Geld. Hat wunderbar funktioniert, er hat es angegangen. Wir werden uns hier noch umgucken müssen, was wir da machen. Und wir müssen uns auch eine neue Politik überlegen, wie wir mit der Türkei umgehen. Ich hoffe mal, dass Europa und auch Deutschland bald begreift, dass man hier sehr schnell andere Verhandlungstöne auch zusätzlich hinter den Kulissen wieder anschieben muss, um hier auch vielleicht für die Türkei noch eine Demokratie zu retten. Wobei ich vermute, der Zug ist abgefahren. Da könntest du wohl recht mit haben, Thomas. Dankeschön für diese Ausführung. Ja, wir sind auch am Ende angekommen. Ich darf, glaube ich, mal feststellen, dass bei der internationalen Koordination eine, wir nennen das mal, ein großer Blumenstrauß an Tätigkeiten vorhanden ist. Viel, viel Arbeit, wenn ich das so raushöre. Gerade auch im Bereich PPEU ist noch viel zu tun. Ich würde mich freuen, wenn das voranginge. Und zwar entsprechend so, dass wir da Positives verzeichnen können. Also Positives nach unserer Meinung, so wie wir dann auch mal vorgegangen sind, warum wir da überhaupt tätig wurden. Ich denke, dass Bastian und Thomas sicherlich gleich noch für Gespräche nach der Aufzeichnung zur Verfügung stehen. Unten im Zuhörerraum nehme ich mal an. Ich nutze gerade mal die Gelegenheit, der nächste dicke Engel, das wäre dann der 27.3., das ist direkt am Montag nach dem BPT, das heißt, da habe ich thematisch nichts weiter vorgesehen und so, dass wir da so ein Open Mic machen als Nachlese zum BPT 17.1. Ansonsten darf ich mich erstmal bei Bastian und bei Thomas bedanken dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben. Danke für alle die sich die Zeit genommen haben, mir zuzuhören. Und Thomas hat noch einen Werbeblock. Ja, Werbeblock, ganz klar, auch ich gestehe, das ist eine eigene Sache. Sowohl die internationale Koordination als auch das PPU-19-Team, sprich in der Vorbereitung für die Wahlen 2019, suchen alle gerne noch weitere Mitarbeiter, Mithelfer, weil wir wissen, je größer ein Team ist, wo man auch Arbeit untereinander nicht nur verteilen kann, sondern auch diskutieren und Sonstiges kann, das bringt uns weiter. Wer dabei sein möchte, fragt Bastian, fragt mich. Ansonsten jeden zweiten Dienstag und jeden vierten Dienstag im Monat um 21 Uhr hier im NRW-Mumble. Ihr findet uns unten im internationalen Bereich. Danke. Ja, vielen Dank dafür. Und weitere Informationen findet ihr auch zur internationalen Koordination, nämlich genau unter diesem Stichwort in unserem Wiki. Ich darf mich bedanken. Ich stoppe die Aufzeichnung und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.